vibe up to us. Julian's Blog. Alter Kenner I, jetzt schmeiß den Kasten doch mal an. Na? Habt ihr mich vermisst? Ich euch auch nicht. Ene Miste, ich fing ja nicht, ich wüsste. Und hast du eine Peniskasse mit mir in die Kiste? Aber pass auf, das hier ist nicht irgendeine Box. Nein, das hier ist eine Metapher für meinen Kopf. In meinem Hirn ist es in etwa so komplex wie auf einer Baustelle. Also wenn Sonntag ist und alle auspennt, was da drin abgeht, weiß ich selbst nicht mehr richtig. Ist ein bisschen wie Frühstück in Afrika, gibt nix. Ich lüge immer, hab ich jetzt gelogen? Und wenn ich doch die Wahrheit sag, hab ich mich dann betrogen? Wieso bin ich ein Sadist, wenn ich Sadomaso durchführe? Aber kein Tierquäler, wenn ich meinen Lohn. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist das dieselbe feige Sau, die McFlys Schuhe trägt? Und ich merk langsam, dass ich die Tage verschwende, mir solche Fragen zu stellen und mich anfange, mich mental zu verändern. Ich muss nur irgendwie den Schaden begrenzen, wenn ich den Wahnsinn bekämpfe. Ihr müsst euch mal in meine Lage versetzen, denn für euch bin ich nur ein biges alter Homo. Doch für mich seid ihr nur das Blinken einer GoPro. Willkommen in meiner Welt hier. Bin ich ganz allein und das gefällt mir. Willkommen im Kopfkino. Setz dich hin, genieß die Show und schau mir zu bei Mona Neer. Geistige Ergüsse. Silvester war echt langweilig, Feuerwerk verbrannt. Sei mal kreativ, zieh deutsche Wasserwerke an. Ich wichse in die Plastikbecher rein von jedem Straßenpenner. Ich bin nicht Asi, jeder weiß, ich bin Samenspender. Nerven wie ein Strick, doch mein Leben hat keinen roten Faden. Scherben bringen Glück, ich schmeiße Gläser in den Doktorat. Sozusagen solltest du aufhören, die Zeit totzuschlagen. Totschlag gibt 5 Jahre Zuchthaus, ohne Garten. Mein alter Ego fragt mich, Butters, warum so ein Kostüm? Und ich so, warum gibt's kein anderes Wort für Synonym? Frag dich lieber mal, wer von uns ist der geisteskrank? Keine Antwort, nur Zeit dumme. Ein Gedanke. Willkommen in meiner Welt hier. Bin ich ganz allein und das gefällt mir. Willkommen im Kopfkino. Setz dich hin, genieß die Show und schau zu bei Mona Neer. Manchmal hat man Glück, manchmal hat man Gandhi. Manchmal hat man Pech und sieht aus wie Karate Andi. Alles eine Frage der Perspektivität. In welcher Welt du lebst, auf welcher Erde du dich drehst. Nimm dir mal die Freiheit und zieh dich zurück. Dann merkst du von alleine, was wirklich wichtig ist. Ohne mir. Willkommen in meinem Kopf, wird den ganzen Tag unangenehm. Hau lieber ab, solang du kannst. Ich schwör dir, bleibst du hier zu lang, sind Hirnblutungen vorprogrammiert. Geistige Ergüsse.